Was ist, Paule? Packet Bier hier in meinen Bollerwagen und lass uns losgehen, ist Vatertag. Nee, nee. Heute ist Christi Himmelfahrt. Kehr, ist doch dasselbe und du hol dat Bier. Also, Bier? Das könnte jetzt ein Problem sein, denn heute haben die Geschäfte zu. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen Konserve Nummer 95. Die 2022er Schweratmer Vatertags-Himmelfahrtskonserve, wie ich sie nenne. Untertitel: Kopulierende Feuerwanzen. Das macht sie allerdings nicht interessanter als zuletzt. Doch hört selbst. Ich habe wahrscheinlich keinen Hausschlüssel. Aha. Hast du Tempos? Weil ich habe nämlich keine. Heute keine. Ich heute keine. So. Ziehen wir jetzt mal Schuhe an. So, dann und wann mal Schuhe an. Wenn es in den Bogen hast, geht, ne? Nehmen wir doch mal hier die dicken, verstaubten Wandertreter. Was ist denn ein Sing? Von? Ach so, dieses, was da auf diesem... Ja, stimmt, da war was. Da ist er. Er, dessen Name nicht gesagt werden darf, oder was? Der Er. Weißt du, ich habe gar keinen Bock, heute irgendwo hinzugehen, wo die ganzen Besowskis gröhlend und maskenlos durch die Gegend dengeln. Nee, will ich nicht, brauche ich nicht, jonne ich nicht. Scheißdreck. Nur, ja, den habe ich. Wie sieht das denn hier aus? Boah, ist das ein verranzter Karren, ey. Mal wie dreckig der ist. Der steht gut neben einem, der ist fett. Ja. Ah, nee. Handy vergessen. Hat ja auch noch abgehängt. Tja. Zu kalt? Ja, ein bisschen windig, ja. Das is it wohl. Naja, vielleicht regnet's auch. Weiß der Geier. Quietscht immer noch. Ja, wird sich auch nicht ändern, wenn ich kein Öl dran tue. So sieht's aus. So, heute ist mal kein Sonntag. Heute ist der 26.05.2022. Es ist Christi Himmelfahrt oder auch Vatertag, wie die besoffenen Fraktion ihn gerne nennt. Das hier ist auch so eine Parkerei, ne? So 5 Meter vom Kreuzungsschnittpunkt kann der auch nicht. Aber klar, an Tagen wie heute kommt ja auch kein Ordnungsamt. Ne, wahr? Tja, leuchtet. Nimmt er wohl auf. Blinkt auch grün. Nimmt er wohl auf. Das war doch mal cool. Habt ihr das gehört? Okay, jetzt ist noch einiges anderes durchgefahren. Aber als ich eben sagte, habt ihr das gehört, fuhr ein Motorrad direkt kein Meter vor dem Mikro an uns vorbei. Ja, ultra leise. Fand ich genial. Wenn alle Motorräder so wären. Hat er ein E-Kennzeichen? Aber ich hätte ja fast gedacht, ne, so E-Motorrad. Dezent leise. Ja, das ist aber auch wieder Freiheit, ne? Möglichst. Nee, das meine ich nicht. Der Lärm, ja? Gestern, als ich nach Hause kam, kam dann einer mit so einem Audi, keine Ahnung, S irgendwas. Schön in Blau, die Königsberger runter. Und er hatte sich dann auch irgendwie was am Auspuff oder sonst wo modifiziert, auf jeden Fall. Das Ding knatterte, weißt du, als wenn du auf dem Track irgendwo mal runterschaltest. Ne? So richtig laut und hat dann natürlich dann auch provozierend, weil die Ampel war ja rot, damit auch alle gucken. Lärmbelästigung als Statussymbol oder als Aufmerksamkeitserreger. Ich meine, die Zeiten, wo wir damals an Opeln Gruppe A Auspuff geschraubt haben und je nachdem der TÜV das auch noch abgenommen hat, die sind vorbei. Schon lange. Da haben wir ja schon in den 90ern gesagt, laut ist out. Aber nee, die lernen das nicht. Ich glaube, die machen sich demnächst noch irgendwelche Kompressorhörner an die E-Autos, damit sie von innen das Knattern abspielen können auf Knopfdruck, damit sich das gut anhört, wenn sie auf eine Ampel zufahren oder auf eine Menschengruppe. Hauptsache laut. Tja, armselig. Aber ist so, wer es braucht. Wie heißen die, waren das diese Feuerwanzen, ne? Ja, genau, Feuerwanzen. Aber ist auch interessant, ne? Also Tatsache, da kopulieren zwei Feuerwanzen und du nimmst die auf den Finger und setzt die ins Gebüsch, weil sie auf dem Rücken liegen. Ernsthaft? Das ist ja quasi, als wenn hier so zwei Menschen und dann kommt King Kong, oh, die liegen auf dem Rücken und setzt die dann währenddessen erstmal ins Gebüsch. Voll klasse. Ich will ja nichts sagen, aber wenn mir das passieren würde, könnte ich so spontan nicht mehr. Ist so. Also, ich meine, gut. Ich würde King Kong schon hören und da hätte ich auch schon. Ja. Gut, dass Feuerwanzen da einfacher gestrickt sind, ne? Tja, vielleicht haben die aber auch Pech. Ne, obwohl die Tank hat auf. Sieht aber leer aus. Aber die Aral hat auch Kästen. Mhm. Wenn wir nicht genug haben. Meinst du, weil die jetzt schon leer gekauft sind? Ja klar, das machen die. Da macht die Bollerwagenfraktion immer. Mhm. Ja, für die kommt auch dieser Vatertag urplötzlich. Vier Leute mehr und zack, brauchen wir drei Kästen. Glaube ich nicht. Die Frage ist nur, was man da kriegt, ne? Ich kann mir das schon richtig vorstellen. Ja. Die erste Vatertagstour, die uns übrigens entgegenkam, war ein Vater mit seinen drei Jungs auf Fahrrad bzw. Roller. Die nächste Vatertagstour, die uns entgegenkam, waren zwei Männer, sichtbar Männer. Was machst du denn hier, Huhn? Ja, hallo? Gehst du spazieren? Ich werde dich fotografieren, Huhn. Bist aber weit weg, oder? Bist du weit weg? Du bist weit weg? Ne, Huhn? Ja. Ausgebüxtes Tier. Gleich platt auf der Straße. Was essen wir heute Abend? Hühnchen? Ja, also sahen aus wie Männer mit Hund und Rucksack. Muss ich wahrscheinlich gleich nochmal übersprechen. Und die nächste Vatertagstour war ein älterer Herr, ein jüngerer Herr und eine mittelalte Dame auf Fahrrädern. Nochmal zwei Damen. Also noch keine Bollerwagen. Vielleicht geht der Plan auf. Aber was ich eben sagen wollte, wegen des, Bierkastens in der Tanke. Es geht um den Nachwuchs und wie das eben so ist für Jugendliche, man guckt nicht mehr Fernsehen, man kriegt quasi nichts mit. Da kommt so ein Feiertag sehr plötzlich, so wie für den normalsterblichen Weihnachten beispielsweise. Man hat für die Feier natürlich einen Kasten Bier zugesagt, aber kann ihn jetzt nirgendwo bekommen, außer möglicherweise an einer Tanke. Wobei ich ja nicht weiß, ob die an so Feiertagen außer Sprit und solchen Sachen überhaupt Alkohol verkaufen dürfen. Ich bin ja raus, ich bin auch total weltfremd, weil ich gehe ja eigentlich nicht mehr einkaufen, außer zum Getränkeshop und das an Tagen, an denen so ein Getränkeshop auch auf hat, ne? Weil wer geht immer einkaufen? Haha, die Holde. So sieht's aus. Ich habe jetzt heute im Internet gelesen, irgendwelche Forscher haben jetzt eine Solarzelle entwickelt, die auch nachts Strom produziert. Also ähnlich wie ein Nachtsichtgerät nimmt die Infrarotstrahlung und wandelt die in Strom um. Der Wirkungsgrad liegt allerdings bei 1, irgendwas Prozent. Also ist jetzt nicht der Bringer, ne? Aber es geht. Sowas würde ich uns aber nicht aufs Dach schrauben, weil machst du das ganze Dach voll und kannst dann unter Umständen deine Akkus laden oder so, ne? Das vom Aufnahmegerät oder so. Also ob ich das umgehen möchte, weiß ich ja nicht. Es ist ja jetzt hier, die umgefallenen Bäume stehen jetzt plötzlich in einem Farnfeld. Das ist jetzt nicht so das, was ich in der Zeckensaison bevorzuge. Jetzt kann ich hier über die Bäumchen klettern, breitbeinig. Ich hoffe, ich harz hier nicht alles voll. Alter, dicker Mann krabbelt über Bäume. Toll. Fast die Hose zerlegt. Was eine Scheiße. Das ist auch noch eine der guten Hosen. Habe ich nicht viele. Muss man hier demnächst mit einer Kettensäge spazieren gehen. Das ist ja fürchterlich. Oder mit einem Freischneider. Das ist der Hammer, wie das hier alles zuwächst. Wahnsinn. Bitte? Doch, wir hatten noch hier diesen einen Tag, wo das richtig abging. Nochmal so ein Donnerstag oder so war das. Oder Freitag, wo die das schon gewarnt hatten. Ja, das, was hier liegt, ist ja das Zeug, das lag ja schon länger. Doch, die oben auch. Aber da sind wir immer drumherum gegangen. Das klappte jetzt nur nicht, weil es jetzt alles voller Farn und möglicherweise dann auch voller Zecken. Ja, die Wolken, die Sonne ein bisschen verhängen, ist das gar nicht mal so schlecht. Weil nicht eingecremt und weil keine direkte Sonnenbestrahlung. Das ist schon schön. Ja. Guck mal, wie viele Schmetterlinge es hier gibt, hier von diesen. Das ist ja klasse. Ja. Boah, guck mal, hier ein ganzer Schwarm. Oh, ist das schön. Ja. Genau, am Schnittlauch, weil wir den Schnittlauch blühen lassen. Das ist ganz toll. Aber der ist ja auch ziemlich hart drauf, ne? So immer vor uns fliegen. Mal gucken, wie weit er mitkommt. Ja, zack, da kommt er wieder. Aber hier die ganze Ecke ist voll, ne? Ja, passiert nicht mehr viel. Die Natur holt sich jetzt alles irgendwie. Muss man nur fast aufpassen, dass mir auf keinen drauf tritt. Und die beiden hier, die balzen auch so ein bisschen. Allein dafür hat es sich heute schon gelohnt, hierher zu gehen. Ja, das stimmt. Ich mache jetzt mal die Schranke zu. So, wie sich das gehört. Ich warte ja mal auf den Tag, an dem ich hier spazieren gehe und die Schranke ist zu, damit ich sie mal aufmachen kann. Weißt du, so einfach mal andersrum, aber kaputte Flasche, auch nicht toll. Hallo. Das ist mein Tempo. Sie fährt recht entspannt, ne? Ja. Mit ihrem E-Bike. Und er hechelt sich tot, weil M-Bike, ja, oder Pedelec hat sie. Ich kenne ja den richtigen Begriff nicht. Pedelec ist halt ohne Zulassung, ne? Ja, meine ich doch. Sowas wie eben dieses Motorrad, ja. Man hört aber gar kein Johlen von Süng. Ist noch zu früh? Ja. Ist der Hammer, wie das hier alles zuwächst, ne? Auch mit den ganzen kleinen Tännchen hier zwischen den Laubbäumen. Ist toll. Ja. Müssen sie ja jetzt auch erstmal. Das Wild braucht ja Rückzugsgebiete. Und da ist natürlich ideal, ne? Da haben sie Deckung ohne Ende. Und dann kommt irgendwann, wenn das dann aus dem Niederwald rauskommt, diese Selbstreinigungsphase, wo unten die kleinen Äste abgehen. Und dann muss man sich irgendwann überlegen, wenn es ein bisschen höher ist, was man dann rausnimmt, damit die anderen nicht ersticken. Aber das wird schon. Aber bis dahin haben wir noch viel zu gucken. Ach, da kommt einer. Ach, den kennen wir doch. Oder? Müssen wir mal vorbeilassen, weil sonst kann ich das Bild von der Halde hier nicht machen. Aber er wirkt auch leicht verwirrt. Also der Herr hebt Stöckchen von dem Waldweg auf und wirft sie in den Wald. Oder kleine Steinchen. Und das mit Hingabe. Guten Tag. Guten Tag. Allein, ey, guck dir mal an, was das hier ein Tannenkreis ist. Das ist ja Wahnsinn. Wie der jetzt hier einfach so gekommen ist. Ah, die Halde von neulich. Kann ich mal das Bild von neulich dazu machen? Also beide Bilder mal untereinander. Da kann man mal sehen, was hier so abgegangen ist. Aber wie der Farn hier kommt, das ist schon der Knaller. Peng. Neues Zeckenbrutgebiet. Yay. Aber es fällt mir jetzt schon gravierend auf, wie viel Flugverkehr wir wieder haben. Weil die Aufnahmen, als Corona so im vollen Gange war, da hattest du ja mal so ein Sportflugzeug oder sowas drauf, ne? Oben über den Berg, das war ja immer. Aber die großen Jumbos, du kannst ja hier fast nirgendwo eine längere Naturaufnahme machen, wenn du das möchtest, ohne dass dir da irgendein Flieger drüber bratzt. Aber es sind auch definitiv mehr Vögel als früher. In den letzten Jahren waren nicht so viele Singvögel am Start wie jetzt. Ja gut, ich meine, bei uns wird ja eine ganze Menge angefüttert, ne? Oder beziehungsweise gefüttert am Grundstück. Wir haben sehr viele Hecken, da haben wir Möglichkeiten. Und hier hast du ja jetzt den Vorteil, Vorsicht, das ist Riesenbärenklau hier. Hier hast du jetzt den Vorteil, weil ja alles weg ist, kommt ja jetzt wieder dieses Pionierpflanzenzeug, weißt du, wie Lupinen oder so. Und dann hier guckt ihr diese ganzen Blümchen an. Und da war ja vorher nichts, weil es war nicht Licht. Du hattest Wald, du hattest Fichten. Dazwischen wuchs ja außer Moos nicht allzu viel. Wenn überhaupt, weil ja überall nur die Nadeln rumlagen. Und jetzt kommt das langsam. Überall können Blumen wachsen. Und das gibt wesentlich mehr Nahrung. Und was mir so auffällt, die zum Beispiel neben der K19, ne? Du kannst fast nirgendwo mehr in eine Kurve einsehen, weil die Hänge komplett zugewachsen sind und das relativ hoch. Du fährst also im Endeffekt die ganze Zeit an so einer Buschhecke vorbei und wenn da ein Reh rauskommt, hast du keine Chance. Ja, jetzt haben sie mal irgendwo in der Kaltenbach angefangen, ein bisschen was zu mähen. Ansonsten auch hier bei den Bauern, die ganzen Wiesenränder zum Teil, ne? Die lassen die breiter stehen. Ja. Ja, was kommt jetzt wieder? Die haben ja früher fast bis an die Straße gemäht. Und jetzt lassen sie so 1 bis 2 Meter stehen. Und da ist auch richtig, da ist jetzt auch richtig was los. Und da tut sich wieder was. Ist ja auch schön. vom Agatha-Berg Richtung Burgau die Straße zu überqueren mit deinem Auto. Das sehe ich nicht schön. Ja, normal müssten sie den Straßenrand schon. Das machen sie auch. Ja, aber nicht mehr so häufig wie früher. Und das merkst du, also ich fahre ja jetzt hier nicht mit einer flachen Flunder, ne? Ist ja immerhin ein Kompakt-SUV, man sitzt ja schon was höher. Aber der Bewuchs ist 1,40 Meter, da sehe ich nichts. Also nicht der Bewuchs vom Auto, ne? Ist klar, am Rand. Leute. Ah, wachsen hier komplett mit Brombeeren zu. So, und hier ist genau dasselbe mit Birken. Ah, die Luftfeuchtigkeit merkt man hier schon. Also ich zumindest. Ja, das werden hier schon 60-70% sein. Ich fand das gestern so schön, wo wir am Heumarkt essen waren. Daneben war der ganze Markt abgesperrt. War Weinfest. Aber so ein bisschen wie das letzte Weihnachtsmarkt-Event mit dem Iskras und dem Glühwein, du erinnerst dich. Ja. Dicht an dicht, Menschenmengen, eingesaute, mit Wein bekippte Kinderwagen und weiß der Geier, hab ich echt gedacht, boah. Ja. Ja, Weinfest mag ja schön sein, aber so? Boah. Obwohl, wenn ich jetzt dann denke, als wir in Stuttgart waren, ne, da hatten die ja diese Kehrwoche. Ja. Ne? Und dann unter diesem Aussichtsturm da ein paar Bänke aufgebaut und so. Ja. Das war schön. Wenn wir in Lindlein im Rosengarten Weinfest haben, da können wir auch mal hin. Da ist Weinfest. Ja, alle, also warten wir einmal im Jahr. Okay. Aber jetzt halt Corona-bedingt nicht. Und wo haben wir hier dieses berühmte Lindlarer Weinanbaugebiet? Achso, also die machen Weinfest mit. Natürlich, wir haben hier in Lindlar auch einen Winzer. Echt? Ja. Taubenstraße und dann rechts weiter hoch. Wir haben Winzer? Ja. Also hier im Ort wird Wein. Hier irgendwo im Ort wird Wein angebaut. Das ist ein Weinberg. Wow. Da macht jemand Wein. Einfach nach Haustür klingeln und bauen. Ja, das sollten wir doch vielleicht mal machen. Dann machen wir die große Weinverkostung. Dann laden die wahrscheinlich andere Winzer von irgendwo ein und dann gibt's halt. Aber was ich hier immer erfahre. Ja, du gehst selten durch den Ort spazieren, du siehst keine Schilder oder so. Ja, aus Gründen. Boah, hier sind Mücken. Unschön. Könnte jetzt mal ein Vogel kommen und die runterpicken. Außerdem ist ja jetzt auch bald Juni. Und du weißt, was das heißt? Pferdebremsen. Da geht das los. Im Juni. Mit Pferdebremsen. Bis August. Und dann möchte man eigentlich nirgendwo sein, wo die Viecher gerade sind. Ist auch schön hier von der Farbe, ne? So blau und gelb. Ach. Ja. Ist das nicht noch Langerhahn? Ansonsten kommst du ja irgendwann da oben auf den Schwalbenweg. Weinhaus. Aha. Komischer Name. Weinhaus. Da steht Lebensmittelhändler, da steht nicht, ich bin ja, ein. Ja, aber da steht, an, wenn du an dem Haus vorbeigehst, steht da Weinberg und bla bla bla. Okay. Die machen dafür Werbung. Okay, na gut. Dann, wenn wir das nächste Mal Richtung Jugendherberge gehen, dann gehen wir da mal her und dann gucken wir uns das mal an und dann machen wir ein Foto von dem Weinberg. Ist das denn dann vielleicht, das muss ja im Endeffekt dann oberhalb der unterhalb der Jugendherberge sein, dieser Weinberg. Ich weiß nicht, ob der da ist oder ob die da wohnen und das da. Ach so, die wohnen da und haben einen Weinberg an der Ahr. Ja, also das macht mich jetzt neugierig. Das werde ich mal eruieren. Oder ich frage im örtlichen Weinhandel mal nach, ob die davon was wissen. Weil der muss das ja wissen, oder? Das ist ja, wenn wir hier echt einen Winzer am Ort haben, dann ist das bestimmt wahrscheinlich auch noch schweineteuer. Weil ich habe ja hier noch nie irgendwas gesehen, was weinbergtechnisch so groß ist. dass es auffällt. Und wenn du dann so einen Weinberg hast, der vielleicht mal 20 Flaschen rausdrückt im Jahr, so ein Liebhaberding, und der dann vielleicht auch noch schmeckt oder auch nicht schmeckt, zahlst du dann 30 Ocken die Flasche oder so. Keine Ahnung. Reine Spekulation. Andererseits kann ich es mir auch nicht richtig vorstellen, weil wenn du vom Ort aus auf die Taubenstraße und Richtung Jugendherberge guckst, das wäre dann der Nordhang. Und ich weiß nicht, wie gut Wein am Nordhang gedeiht. Meines Wissens braucht er ja Sonne. Also Südlage wäre ja geschickt. Ich weiß, dass in Köln, glaube ich, Wein angebaut wird oder so. Aber hier in Lindlar. Aber das müsste man auf den Luftbildern sehen können. Ich werde da mal. Ja, macht ja nichts. Dann tun wir so, als wäre 1. April. Ist ja Christi Himmelfahrt. Vielleicht tun wir auch einfach so, als hätten wir gesungen. Das ist Vatertag. Selbstverständlich habe ich weder Kosten noch Mühen gescheut und kurz in Entenhausen, umgangssprachlich für DuckDuckGo, recherchiert. Das betreffende Unternehmen ist eine der zwei spezialisierteren Weinhandlungen direkt im Ort, was nicht heißt, dass man nur dort, direkt im Ort, Wein bekäme. Vatertag. Ja, hier ist ein Trafohäuschen und direkt daneben ist ein Wasserbehälter. Dieser Wasserbehälter ist etwas undicht an der Stelle, wo der Stutzen von der Wasserleitung ist, wo es quasi reingepumpt wird und das Wasser steht jetzt hoch genug und es läuft da hinaus in Richtung des Trafohäuschens. Super Idee, aber kann ja eigentlich nicht viel passieren, ne? Wenn es regnet, wird das Trafohäuschen ja auch nass. Also was soll's, wird schon nichts passieren. Auto, kommt da wieder um. Viele Hobbys hat er auch nicht, ne? Hier so ziemlich jede Haltebucht anzufahren. Ja, hat er nichts verloren, die Familie aus Olpe. Pass auf, und nachher ist das irgend so einer, der meinen Podcast hört und jetzt mitgekriegt hat, wie schön das hier im Steinbruch ist und Steinhauer fahrt und so. Weißt du? Und jetzt gurkt er hier mit dem Auto hin und ich paul jetzt hier auch noch rum. Das ist so die typische Art, sich bei der Fanbase beliebt zu machen. Sollte mich nicht wundern, wenn mir das passiert, weil pff, wem auch sonst. Gnädige Frau, was veranstalten Sie da die ganze Zeit? Ja, ist schön, dass du dein Online-Spiel hast. Du stehst dein Online-Spiel. Ja, sind da so viele von den Dingern oder was? Ja, ja, Pilze kleinkriegen. Klar. Die Holde und ihre Champignon-Farm in ihrem Online-Spiel. Also sonst bin ich immer der Typ, der trödelt. Hier ein Foto, da ein Foto, irgendwas. Ne? Ja, ist klar. Ne? Dann hat man mal die Möglichkeit zu gehen. Oh nö, und hier noch ein Pilz und da noch, wenn das wenigstens Pilz wäre. Aber sind ja Pilze, nicht Pilze. Bei Pilze wäre ich ja dabei. Aber fast zu Hause. Nicht Pilze, aber anders. Aber wenn man jetzt hier so oben in Richtung der Brachflächen Vosbruch und so da guckt, das ist alles jetzt fast grün, ne? Ja, ja, der Nordhang, ne? Also, und gerade von hier oben müsste man da ja. Wenn denn da ein Weinberg wäre, müsste man ja was sehen können, aber... Ich habe ja nicht behauptet, dass der Weinberg am Haus ist. Oh. Haben wir's? Mhm. Umkehren. Mhm. Ach, na komm. Siehst du, ich will dich doch nur retten. So kleiner. Da hinein. Da hast du es vielleicht etwas feucht und ein bisschen besser. Ist vielleicht ist irgendwo irgendein Auto geflogen, der arme Schmetterling. Aber du darfst ja nicht an Flügeln packen, dann. Nö, das geht schon so. Der hält sich dann am Finger fest und dann kann man den rübersetzen. Die Fotos schickst du mir bitte, ne? Ja, also theoretisch müsste das jetzt hier teilweise noch das Grubengelände von der Astra Air gewesen sein. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch eingezäunt. Wenn es denn jetzt so stimmt, wie ich das da gelesen habe. Und das hier ist jetzt auch so Naturzelle, ne? Guck dir das an. Komplett zugewachsen, das Ding. Da brauchst du ja eine Machete, um durchzugehen. Wenn du es denn dürftest. Sonntag war übrigens schlechtes Wetter. Deshalb schrittierten wir nicht und verschoben es auf Montag, an dem wir es wetterbedingt auf Dienstag verschoben. An dem ich zunächst beim Friseur war, was mir nicht nur einen schritttechnischen Vorsprung, sondern auch einen Blick aufs Wetter bescherte, weshalb wir ein gemeinsames Schrittieren auf unbestimmte Zeit verschoben, weil wir Mittwoch bis Freitag Handwerker im Hause haben werden sollen. Theoretisch. Wenn diese Konserve erscheint, werden wir es zumindest teilweise wissen. Ihr hört es gegebenenfalls dann in der nächsten Konserve, wenn es heißt: Energiewende in Deutschland ist, Solarzellen auf dem Dach zu haben, deren Strom man nicht nutzen kann, weil passende Wechselrichter nicht lieferbar sind. Und mit dieser Bombenerkenntnis endet diese etwas kürzere Konserve. Falls nichts dazwischen kommt, könnte morgen am Donnerstag, den 2.6.2022, die Episode der tapferen Tackerhacker erscheinen oder erschienen sein, an der ich mitwirken durfte. Wurde ich Pirat oder erwartete mich die Planke? Interessierte finden die entsprechende Episode nach Veröffentlichung auf lanoinc.de/tapfere-tacke-hacker. Ich verlinke das aber auch nochmal. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 95 vom 1.6.2022. Erneut ersetze ich das übliche Outro durch elektronische Musik. Taugt gegebenenfalls zum Hören, aber nicht zum Abzappeln. Ihr kennt das. Allerdings fiel mir noch kein Titel dazu ein. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.